Es ist ein wenig beschämend, dass so ein bisschen Fremdscham verspürte ich schon. Hallo zusammen, willkommen nach Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist, ein 15-jähriges Mädchen bekommt einen Preis für Zivilcourage. Ja, es handelt sich hier um eine Schülerin aus Dresden, 15 Jahre alt, die diesen Preis erhalten hat, weil sie ihre Mitschüler polizeilich angezeigt hat, aufgrund bestimmter Ereignisse in der Klasse und auch über WhatsApp-Gruppen. Das Mädchen musste lange Zeit antisemitische Witze ihren Schulkameraden ertragen. Zum Beispiel der Hitlergruß oder Witze über Handy-Akku, dass sie auf 88% geladen werden sollte. Unter 88 wird natürlich den Gruß Heil Hitler angedeutet. Der letzte Trupp, der dann fast zum Überlaufen brachte, war ein antisemitisches Bild in der WhatsApp-Gruppenchat von ihrer Klasse. Und da wollte das Mädchen ihre Klassenkameraden überreden, keine antisemitischen Bilder mehr in diese Chat zu posten und überhaupt mit diesen antisemitischen Witzen und Aktionen aufzuhören. Die Reaktion der Mitschüler schockierte sie aber auch. Das heißt, anstatt dass die Mitschüler dann Einsicht zeigen, konfrontieren die Mitschüler sie mit noch härteren Kommentaren und fragen sie mitunter auch zum Beispiel, ob sie sich schlecht fühle oder ob es ihr noch gut ginge. Es scheint es so, als ob sie zu viele tote Juden eingeatmet habe. Und das nur als Beispiel. Die Familie vom Mädchen beschwerte sich bei der Schulleitung wegen dieser Angelegenheit, aber die Schulleitung wollte sich mit dem Problem, mit dem Thema gar nicht beschäftigen. Was genau erwiderte die Schulleitung nach dieser mehrmaligen Kontaktaufnahme über die Eltern des Mädchens mit der Schulleitung? Wurde dann einfach lapidar geantwortet, man werde sich im Geschichtsunterricht mit der Thematik beschäftigen. Das heißt, es wurde nicht ein Gespräch eingeleitet oder mit den entsprechenden Schülern oder mit der Klasse im Allgemeinen. Noch wurde nach Verantwortlichen gesucht. Und die Lehrer blieben an sich ziemlich passiv. Genau, und deswegen seien das Mädchen und die Familie von Mädchen die einzige Lösung des Problems in der Anzeige. Sie haben die Schüler angezeigt. Und dafür haben sie vor ein paar Wochen einen Preis für Zivilcourage bekommen, was sehr umstritten war, vor allem auf den Social Medien. Vor allem wurde diese Entscheidung von einem AfD-Mitglied sehr stark auf Facebook kritisiert. Beim AfD-Politiker handelt es sich um den hessischen Politiker Carsten Herle. Er vertritt oder ist Chef der AfD-Fraktion in einer Kleinstadt in Hessen, im Bundesland Hessen. Und er hat sehr hart das Mädchen über Facebook kritisiert. Unter anderem hat er das Zitat von George Orwell gebracht, das seiner Meinung nach in diese Situation passend war. Die Frauen und vor allem die Jungen gaben immer die blind ergebenen Parteianhänger, die gedankenlosen Nachplapperer, die freiwilligen Spitzel ab, mit deren Hilfe man weniger linke Linientreue aushorchen konnte. Warum bringt er dieses Zitat ein? Er kritisiert damit sozusagen auf einer ziemlich frauenfeindlichen Art und Weise nicht nur das Alter des Mädchens, sondern ihr Geschlecht und dementsprechend auch eine Prädisposition von Frauen, tatsächlich propagandadienlich zu sein. Darüber hinaus kritisiert dieser AfD-Politiker überhaupt die Preisvergabe an das Mädchen. Hierbei schrieb er dann in Facebook: Preise für das Denunziantentum gehören in die unterste Kategorie des sittlichen Verfalls. So, Gustavo, die Situation ist wirklich sehr interessant. Ich kann sagen, dass ich im Prinzip keine eindeutige Stelle dazu habe. Einerseits finde ich, dass Antisemitismus überhaupt inakzeptabel ist. Und im Prinzip das, was das Mädchen gemacht hat oder die Familie vom Mädchen war richtig. Aber mein Problem ist nur, dass es eigentlich um 15-jährige Kinder oder um 15-jährige Teenager geht, die vielleicht nicht so ganz verstehen, was sie meinen, was sie sagen und ob die Entscheidung für die Tat von Mädchen einen Preis zu verleihen, finde ich ehrlich gesagt ziemlich, ich kann das nicht eindeutig beurteilen. Einerseits ist das gut, aber andererseits habe ich immer noch das Gefühl, dass es ein bisschen übertrieben ist. Das, was sich vielleicht feststellen lässt in diesem Kontext und erst dann können wir vielleicht uns mit den Kindern beschäftigen, ist, wer hier als allererstes klar versagt hat. Und das war die Schule, das waren die Lehrer. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das heißt also, dieses Mädchen hat ihre Mitschüler darauf angesprochen. Jetzt handelt es sich auch um Teenager. Das sind sehr junge Menschen, sie wollen provozieren. Sie sind sich manchmal auch der Tragweite ihrer Aussagen nicht bewusst. Da kommen die Lehrer mit ins Spiel und die Schulleitung. Die Eltern des Mädchens haben ja die Schulleitung kontaktiert und die Schulleitung verwies dann auf das Schulprogramm. Auf bestimmte Schulfächer, in denen mitunter vielleicht die Thematik Holocaust, Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg behandelt werden würden. Das Problem ist nur, dass daraufhin nichts Aktives folgte. Das heißt, es ist nur auf das Schulprogramm verwiesen worden. Die Lehrer und die Schulleitung blieben aber vollkommen aktionslos. Hier hätten die Lehrer tatsächlich aktiver sein sollen, die Schüler, die Mitschüler dieses Mädchens ansprechen sollen, um zumindest zu zeigen, dass es nicht in Ordnung ist, im Schulbetrieb oder im Klassenzimmer tatsächlich solche Aussagen ganz offen mitzuteilen bzw. dann auch ein solches Verhalten an den Tag zu legen. Darüber hinaus ist es auch so, dass vielleicht im Rahmen dieser Abfolge, ich kann dann auch die Eltern verstehen, wenn das Mädchen es versucht, wenn die Schulleitung inaktiv wird, dass dann eine nächsthöhere Instanz von den Eltern vielleicht gesucht wird, weil es vielleicht für das Mädchen eine psychische Belastung darstellte. Jetzt ist die Frage, das ist das, denke ich, worauf du hinaus willst. Muss man tatsächlich die Polizei kontaktieren oder gäbe es nicht vielleicht eine nächsthöhere Instanz im Bildungswesen? Regierungsbezirk, das Bildungsministerium oder derartiges, darüber kann man vielleicht irgendwie unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich denke, dass wenn die Schulleitung reagiert hätte, es auch niemals zur polizeilichen Anzeige gekommen wäre. Und wie findest du die Entscheidung über die Verleihung des Preises? Da steht ein privaten Förderverein zu jemanden zu prämieren nach eigenem Gutdünken. Ich bin weder dagegen noch dafür. Es handelt sich hier auch um den Förderkreis des Denkmals oder der Denkmäler der ermordeten Juden in Europa. Das heißt also, es gibt sicherlich hier eine Relevanz zum Thema Antisemitismus, Vergangenheitsbewältigung und Holocaust. Aus Sicht des Fördervereins oder aus Sicht des Stifters des Preises, denke ich, ist das sicherlich zur Thematik passend. Das heißt, dass ich habe da nichts einzuwenden. Was ich eigentlich eindeutig inakzeptabel in dieser Situation finde, war der Post vom AfD-Politiker. Ich glaube, wirklich sowas über ein 14-jähriges Mädchen zu schreiben, ich finde es sowohl menschlich als auch politisch absolut unpassend. Den Post von AfD-Politiker finde ich sowohl menschlich als auch politisch unpassend. Da teile ich deine Auffassung. Es ist ein wenig beschämend, dass so ein bisschen Fremdscham verspürte ich schon, als dieser AfD-Politiker tatsächlich es für nötig erachtete, das Mädchen derartig hart anzugehen. Wir reden hier über ein 15-jähriges Mädchen, das alle Instanzen durchgegangen ist, um das Problem anzusprechen. Sie hat allen eine Möglichkeit gegeben, aktiv zu werden. Den Mitschülern, den Lehrern, der Schulleitung, bis sie keinen anderen Ausweg sah, als die Polizei zu kontaktieren. Das heißt also, sicherlich, vielleicht wäre es auch ohne die Anzeige möglich gewesen und auch wünschenswert gewesen, dass es ohne Einbeziehen einer polizeilichen Anzeige dann tatsächlich hätte vonstatten gehen können und zu einer Klärung gekommen wäre des Problems. Aber das Mädchen als Denunziantin zu diffamieren, das Mädchen zu diffamieren aufgrund ihres Geschlechts und ihres Alters, und das auch noch in aller Öffentlichkeit über die Social Media, das halte ich für mehr als nur unangebracht. Das heißt, es ist äußerst verwerflich. Und was glaubt ihr? Seid ihr auf der Seite von Emilie? Oder glaubt ihr, dass es überflüssig gewesen ist, eine Anzeige zu erstatten und dass die Aktion des AfD-Politikers eigentlich normal und nicht verwerflich gewesen ist? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen. Und danke und bis zum nächsten Video. Ciao. Danke und ciao.